Außenhandel, Leistungsbilanzen. Die größten Legenden bilden sich um die angebliche strategische Bedeutung, die der Handel im Euroraum für die deutsche Wirtschaft hat. Aus dieser Perspektive war die in D-Mark-Zeiten bestehende Aufwertungstendenz der Währung eine existenzielle Bedrohung für den deutschen Export. Und diese Bedrohung wurde durch die gemeinsame Währung im Euroraum wirksam bekämpft. Häufig hört und liest man die Meinung, weil die importfreudigen Länder des südlichen Euroraums durch ihre Nachfrage so viele Arbeitsplätze in Deutschland sichern, haben sie quasi einen moralischen Anspruch darauf, dass ihnen Deutschland auch die Mittel verschafft, mit denen sie deutsche Exporte bezahlen. An dieser Stelle setzt gerne ein subtiles Spielen mit deutschen Schuldgefühlen wegen der Tüchtigkeit seiner Firmen und der gegenüber den Kollegen in Frankreich und Italien unsolidarischen Lohnzurückhaltung seiner Arbeitnehmer ein. Wird dann noch die Notwendigkeit angesprochen, dass gerade Deutschland in den Frieden in Europa investieren müsse, so ist der Weg ins deutsche Portemonnaie schon halb gebahnt. So jedenfalls glauben es viele. Vor diesem Hintergrund ist es hilfreich, sich einige Fakten anzuschauen. Die Bundesbank berechnet seit 40 Jahren einen Indikator für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Daraus ergibt sich, dass die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft von 1970 bis 2000 nicht unerheblich schwankte, auch gegenüber den heutigen Euro-Ländern. Wegen des Zusammenwirkens von Wechselkurs und Preisänderungen kam es aber nie zu einem dauerhaften Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit. Auch haben die Schwankungen der stetigen Aufwärtsentwicklung der deutschen Exporte nie ernsthaft geschadet. Man erkennt hieran, das Wechselkursargument ist ein Ausfluss statischen Denkens, bezogen auf bestimmte Produkte und Produktionsstandorte und ausgerichtet auf die kurze Frist. Seit dem Beginn der Währungsunion wurden allerdings die aus der Vergangenheit bekannten Schwankungen durch den stabilen Trend einer ständig steigenden Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Euroraum abgelöst. Der Trend wäre noch viel ausgeprägter, wenn der Indikator zwischen Nord- und Südländern unterscheiden würde. Mittlerweile ist der Indikator gegenüber den Euro-Ländern weitaus günstiger, als er jemals seit dem Zusammenbruch des Systems von Bretton Woods war. Das spreche eigentlich für eine ständig steigende Bedeutung des Euroraums für den deutschen Export. Aber das Gegenteil ist der Fall. Überraschende Erkenntnisse liefert die Entwicklung des deutschen Außenhandels seit Beginn der Währungsunion, aufgegliedert nach den Gruppen Euroraum, EU ohne Euroraum und Rest der Welt. Am stärksten, um 154%, wuchs der deutsche Export in den Rest der Welt. Am zweitstärksten, um 116%, der Export in die EU außerhalb des Euroraums und am langsamsten, um 89%, wuchs der Export in den Euroraum. 1998 nahm der Euroraum noch 45% aller deutschen Exporte auf. 2011 waren es nur noch 39%. Noch dramatischer waren die Verschiebungen auf der Importseite. 1998 kamen 45% aller deutschen Importe aus dem Euroraum. 2010 waren es noch 37%. Dagegen wuchs der Importanteil aus dem Rest der Welt von 38% auf 44%. Diese Trends dauern fort. Der Euroraum bleibt natürlich sehr bedeutend für den deutschen Außenhandel, aber der Wachstumsmotor ist er nicht. Trotz der gemeinsamen Währung sinkt die Verflechtung Deutschlands mit dem Euroraum. Paradoxerweise ist gerade die einheitliche Währung, die doch die Verflechtung befördern sollte, hierfür eine wichtige Ursache. Die unbefriedigende wirtschaftliche Entwicklung der Südländer der Eurozone limitiert nämlich auch ihre Fähigkeit, deutsche Waren zu kaufen. Schwerwiegend ist für sie, dass Deutschland als Absatzmarkt sich umorientiert. Das nimmt ihnen Wachstumsmöglichkeiten. Offenbar verlagert die deutsche Industrie einen Teil ihrer Vorleistungsbezüge weg aus den Südländern, weil diese zu teuer werden, und erhöht stattdessen den Vorleistungsanteil beispielsweise aus China. Die wirtschaftliche Entwicklung der Südländer wird weniger dadurch gehemmt, dass sie von deutschen Produkten überschwemmt werden, als dadurch, dass sie wegen zu hoher Kosten die Nordländer als Absatzmarkt verlieren. Diese Analyse zeigt deutlich, dass die Probleme des Außenhandels der südlichen Mitglieder des Euroraums in ihrer Kosten- und Angebotsstruktur liegen, nicht dagegen an einer unzureichenden gesamtwirtschaftlichen Nachfrage des Nordens. Dies entzieht einer weiteren beliebten Legende den Boden. Die Importe Deutschlands aus dem Euroraum sind seit Beginn der Währungsunion zwar nur um 89% gestiegen, die Importe aus dem Rest der Welt aber um 151%. Auch im Volumen sind letztere mittlerweile höher als die ersteren. Es ist zu vermuten, dass die Verflechtung der Südländer mit der deutschen Wirtschaft höher wäre, als sie tatsächlich ist, wenn die Südländer nicht die Möglichkeit verloren hätten, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Wechselkursanpassung bei Bedarf zu justieren. Jetzt können sie ihre relative Kostensituation gegenüber den Nordländern zügig nur durch einen deutlichen relativen Rückgang ihrer Arbeitskosten verbessern. Bei stabilen Preisen geht dies auf kurze Sicht nicht ohne maßgebliche absolute Lohnsenkung. Das ist 2011 in der kleinen, offenen irischen Volkswirtschaft gelungen. Der Weg ist schmerzensreich. Ob er durch die Südländer in großem Stil begangen wird, bleibt abzuwarten. Für die Wirtschaft der Südländer wurde die Währungsunion zur Wettbewerbsfalle. Und das Desaster hat gerade erst angefangen. Nicht nur in Bezug auf die Staatsverschuldung, sondern auch bei Fragen des Kostenwettbewerbs wird in den ökonomischen und politischen Diskussionen ein wachsender Druck spürbar, dass die Geldpolitik für den Euroraum mehr Inflation zulassen bzw. erzeugen möge. Die wachsende Spaltung des Euroraums zeigt sich auch bei der Analyse der Leistungsbilanzsalden seit Beginn der Währungsunion. In der Leistungsbilanz wird der Saldo aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr und den laufenden Übertragungen gezogen. Ein Leistungsbilanzdefizit kann nur entstehen, wenn zu seiner Finanzierung gleichzeitig Kapital importiert wird, entweder indem man im Ausland Guthaben abbaut oder Kredite aufnimmt. Genauso wird ein Leistungsbilanzüberschuss immer von Kapitalexport begleitet, indem Guthaben aufgebaut oder Kredite getilgt werden. Die Fähigkeit, Leistungsbilanzdefizite zu haben, wird begrenzt durch die Bereitschaft im Rest der Welt, diese durch Kredite oder anderweitigen Forderungsaufbau zu finanzieren. Die notorischen Leistungsbilanzdefizite der USA zum Beispiel sind nur deshalb finanzierbar, weil genügend Investoren in der Welt bereit sind, zusätzliche Dollarguthaben oder auf Dollar lautende Wertpapiere zu halten.